Erster, Gott sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft. Zweiter, er sagte, Menschensohn, blicke nach Süden und sprich gegen die Region im Mittagsland, um gegen den Wald im Südland zu prophezeien. Dritter sagt zum Wald im Süden, dass er das Wort des Herrn hören soll, denn Gott wird dort ein Feuer entzünden. Dieses Feuer wird alle Bäume verbrennen, so dass die Menschen von Süden bis Norden die Hitze spüren werden. Vierter, alle Menschen werden erkennen, dass ich, der Herr, dieses Feuer angezündet habe, und niemand wird es löschen können. Fünfter, da antwortete ich, ach, Herr, mein Gott. Die Leute sagen über mich, dass ich nur unverständliche Geschichten erzähle. Sechster, dann sprach der Herr wieder zu mir und gab mir eine neue Anweisung. Siebter, er sagte, Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Jerusalem und das Heiligtum, damit du gegen das Land Israel prophezeist. Achter, sagt dem Land Israel, dass der Herr sein Schwert aus der Scheide ziehen wird, um sowohl die Guten als auch die Bösen zu vernichten. Neunter, weil ich alle Menschen bestrafen will, wird mein Schwert gegen jeden von Süden bis Norden eingesetzt werden. Zehnter, alle Menschen sollen wissen, dass ich mein Schwert gezogen habe und es erst wieder wegstecke, wenn das Urteil vollstreckt ist. Elfter, du aber, Menschensohn, sollst laut seufzen und deinen tiefen Schmerz vor den Augen des Volkes zeigen. Zwölfter, wenn sie dich fragen, warum du so leidest, dann sag ihnen, dass eine schreckliche Nachricht kommt. Diese Nachricht wird dazu führen, dass alle Herzen vor Angst schmelzen und alle Hände kraftlos werden. 13. Der Herr sprach weiter zu mir und gab mir eine weitere Botschaft. 14. Menschensohn, prophezeie und sag ihnen, dass ein Schwert geschärft und poliert wurde. 15. Es wurde geschärft, damit es bereit für den Kampf ist, und poliert, damit es wie ein Blitz leuchtet. Sollen wir uns etwa freuen, obwohl die Strafe für mein Volk so hart ist? 16. Das Schwert wurde vorbereitet, damit man es fest in die Hand nehmen kann, um es dem Zerstörer zu übergeben. 17. Schreie und weine laut, Menschensohn, denn dieses Schwert trifft mein Volk und alle Anführer Israels. Sie sind dem Tod geweiht, weshalb du deine Trauer offen zeigen sollst. 18. Es findet eine Prüfung statt, und wenn das Volk die Warnung ignoriert, wird es keine Rettung geben. 19. Du aber, Menschensohn, sollst in die Hände klatschen und prophezeien, dass das Schwert der Soldaten mehrmals zuschlagen wird. Es ist ein Schwert für ein großes Sterben, das die Menschen von allen Seiten einschließt. 20. Damit die Menschen den Mut verlieren und viele an den Stadttoren sterben, lasse ich das Schwert hell aufblitzen. Es ist scharf gemacht worden, um eine große Schlacht anzurichten. 21. Das Schwert soll nach rechts und nach links schlagen, genau dorthin, wo es den Auftrag zur Zerstörung hat. 22. Auch ich werde in die Hände klatschen, damit mein Zorn sich beruhigt, denn ich, der Herr, habe es so beschlossen. 23. Danach sprach der Herr wieder zu mir und gab mir neue Anweisungen. 24. Menschensohn, zeichne zwei Wege auf, die der König von Babylon mit seinem Schwert nehmen kann. Beide Wege sollen im selben Land beginnen, und du sollst ein Hinweisschild an die Kreuzung stellen. 25. Markiere den Weg so, dass das Schwert entweder zur Stadt Rabba der Ammoniter oder nach Jerusalem in Juda kommen kann. 26. Der König von Babylon steht an der Wegkreuzung und nutzt verschiedene Zeichen, wie Pfeile oder Tierorgane, um eine Entscheidung zu treffen. 27. In seiner rechten Hand hält er das Los für Jerusalem, damit er dort Belagerungsgeräte aufstellt und den Befehl zum Angriff gibt. Er wird Wälle bauen und Türme errichten, um die Stadt zu erobern. 28. Die Bewohner von Jerusalem glauben, dass diese Vorzeichen falsch sind, aber der König erinnert sie an ihre Schuld, damit sie gefangen genommen werden. 29. Deshalb sagt der Herr, weil eure Sünden und euer Ungehorsam für alle sichtbar geworden sind, werdet ihr jetzt für eure Taten bestraft. 30. Und du böser Anführer Israels, deine Zeit ist abgelaufen, denn der Tag deiner endgültigen Bestrafung ist gekommen. 31. Der Herr sagt, dass du deine Krone und deinen Kopfschmuck ablegen musst, weil sich die Machtverhältnisse nun völlig verändern werden. Die Niedrigen werden erhöht und die Stolzen werden erniedrigt. 32. Ich werde alles in Trümmer legen, bis derjenige kommt, dem das Recht auf die Herrschaft gehört und dem ich sie geben werde. 33. Du aber, Menschensohn, sollst auch gegen die Ammoniter prophezeien, die Israel verspottet haben. Sag ihnen, dass ein scharfes Schwert bereitsteht, um sie zu vernichten. 34. Obwohl eure Wahrsager euch Lügen erzählt haben, wird das Schwert euch treffen, weil ihr böse seid und eure Zeit der Strafe gekommen ist. 35. Stecke dein Schwert wieder in die Scheide, denn ich werde dich an dem Ort richten, an dem du geboren wurdest. 36. Ich werde meinen Zorn über dich ausgießen und dich grausamen Menschen übergeben, die nur Zerstörung im Sinn haben. 37. Du wirst wie Brennholz für das Feuer sein und dein Blut wird im Land vergossen werden. Niemand wird sich mehr an dich erinnern, denn ich, der Herr, habe es gesagt.